So, jetzt wollen wir mal sehen. Ja, hier ist die Kassette, Jahrgang 1872. Ja, steckt sie mal in das Lesegerät. Gern. Ja, so ist es richtig, ausgezeichnet. Moment. Da ist ja schon was. Ja, bei Reit und Söhne hat's gebrannt. Schiffszubehör en gros. Ein Feuer vernichtete das Lagerhaus. Gibt es die Firma noch? Ja, die gibt's noch. Dann nichts wie hin. Und vielen Dank auch, Mr. Widmer. Sollen wir einen Arzt rufen oder die Polizei? Danke, Jungs. Das mache ich schon selbst. Es würde mich freuen, wenn ihr diesem Java Jim zuvorkommt. Danke, Sir. Wir werden uns die größte Mühe geben. Mensch, da ist der grüne VW wieder. Und da der Fahrer. Er läuft zum Wagen. Er hat uns belauscht. Los, wir versuchen ihn aufzuhalten. Ich muss wissen, wer das ist. Lauft! Hey, Sie! Warten Sie! Verflucht! Ihr haut ab. Naja, es war ja wohl nichts anderes zu erwarten. Jetzt wissen wir wieder nicht, wer das ist und was er mit dem Fall zu tun hat. Die Zeit drängte. Daher trennten die vier Jungen sich. Justus und Clanny fuhren zu Wright und Söhne. Hier fanden sie heraus, dass Gunn ein Messingschild gekauft hatte. Peter und Bob befragten den Inhaber der Firma Ortega. Dieser bat sie, im Steinbruchbüro nachzusehen, das weit außerhalb der Stadt lag. Er war davon überzeugt, dass es dort noch Unterlagen über den Geschäftsvorgang gab, bei dem Gunn Ziegel oder Steine gekauft hatte. Wir kommen zu spät. Es ist niemand mehr im Steinbruch. Nur vielleicht noch bei der Hütte. Los, wir sehen nach. Alle Fensterläden sind geschlossen und verriegelt. Irrtum. Das Fenster da nicht. Ja. Komm, wir steigen ein. Mr. Ortega hat es uns ja erlaubt. Wir dürfen uns hier umsehen. Gern tue ich es nicht. Justus und Clanny kehrten zum Haus am Phantom Lake zurück, wo sie Professor Shai trafen. Patrick fuhr zum Steinbruch, um Bob und Peter zu holen. Professor Shai sah den grünen VW in der Nähe des Hauses auftauchen. Er ärgerte sich deutlich über ihn. Ach, dieser schreckliche Stebbins. Sie kennen den Mann? Ach, und Bob. Stebbins war Assistent bei mir. Er wurde straffällig und ich musste ihn leider entlassen. Stellt euch vor, er ist ein Dieb, ein Einbrecher. Offensichtlich versucht er, an den Schatz zu kommen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Oh, da kommt Patrick ja schon mit Peter und Bob. Das ging ja schnell. Ja. Hallo, Peter, Bob, habt ihr etwas herausgefunden? Das kann man wohl sagen. Angel's Gunn hat 10 Steinquader im Gesamtgewicht von mehr als einer Tonne gekauft. Ja. Meine Güte, was wollte er mit so viel Stein? Ich glaube, ich weiß es. Er hat doch Bergleute angeheuert. Bestimmt hat er mit ihnen eine unterirdische Kammer für den Schatz gebaut. Das wäre möglich. Morgen suchen wir die Gegend nach einer Grotte oder einer Höhle ab. Jetzt ist es zu spät. Es wird ja schon dunkel. Ja, das ist richtig. Wir warten am besten bis morgen. Der Schatz läuft uns ja nicht weg, nicht wahr? Gute Nacht. Gute Nacht, Herr Professor. Gute Nacht, Herr Professor. Gute Nacht. Oh nein. Von selbst weglaufen kann ein Schatz natürlich nicht. Aber ob Professor Shai und Justus einkalkuliert haben, dass ein Dieb ihm gewissermaßen im Schutz der Dunkelheit Beine machen könnte? Mrs. Gunn erlaubte den drei Fragezeichen im Haus zu übernachten. Mitten in der Nacht fuhr Justus aus dem Schlaf hoch. Es regnete in Strömen. Hey, Peter, Bob, aufwachen! Was ist denn? Was ist los? Hör zu, ich weiß, wo der Schatz ist! Was? Du spinnst wohl! Das mitten in der Nacht? Ich weiß, was ich sage, hör zu. Warum hat Angels wohl Schleusenholz gekauft? Sag schon, ich bin noch nicht wach genug zum Denken. Weil Schleusenholz so zurechtgesägt ist, dass man damit wasserdicht arbeiten kann. In einer Schleuse beispielsweise. Du meinst, Old Andrews hat eine Schleuse gebaut? Nein, aber eine Grube mitten im Teich. Die Insel. Wir haben immer angenommen, dass Andrews die Insel im Teich schon vorgefunden hat. Hat er aber nicht. Sie war die Überraschung für Laura. Er hat sie für Laura gebaut. Er setzte eine Schifffahrtslaterne auf einen Mast als Leuchtfeuer. Du meinst also, er hat gar kein Messingschild bei Wright und Söhne gekauft, sondern eine Laterne. Genau, und eine Zypresse pflanzte er als Sinnbild für die Phantomlegende. Er baute also eine Miniaturnachbildung dessen, was er in seiner schottischen Heimat so geliebt hatte. Dann, als der Kapitän der Archer Queen hier auftauchte, benutzte Angels die Insel als Versteck für den Schatz. Richtig. Du hast es geschafft, Just. Nur eins ist mir noch unklar. Ja? Was hat Old Angels gemeint, als er schrieb, das Geheimnis sei in einem Spiegel zu sehen? Nur vielleicht sollte die Wasserfläche den Spiegel darstellen. Nein, ich glaube, es ist anders. Die Zypresse hat doch verkrüppelte Arme. Die sind wie ein Wegweiser. Und wenn man die in einem Spiegel sieht... Dann zeigen sie in die andere Richtung. Komm, Kollegen, wir müssen zum Teich. Endlich hört es auf zu regnen. Wird auch Zeit, Just. Hey, Freunde! Das ist die Zypresse. Sie sieht tatsächlich aus wie ein Wegweiser. Sie zeigt nach Süden. Wenn wir sie wie im Spiegel sehen und alles umdrehen, müsste das Versteck im Norden zu finden sein. Kommt schnell! Wieso schnell, Just? Der Schatz läuft uns doch nicht weg. Ich hab da so eine Ahnung, Klani. Los, schneller!